Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 117 mit The Childlights, Fontana Bass, Maxine Brown, Georg Dubowski und Fritz Roppel, Bob Brookmeyer und Gary McFarland, Melba Liston, Ben Webster, Marty Stewart, Duane Eddy, The Farmer Boys, Pernell Charity, Scrapper Blackwell, Big Bill Brunzi und Mendeski Martin and Wood. We'll be right back. enough to eat. How can you think of love? You don't have time to care. So scrub, you're guilty of. Oh yeah, for God's sake, got to give more power to the people. For God's sake, why don't you give more power to the people? Ooh, cut this trying to see who's got the power to kill the most. When they run out of power, the world's gonna be a ghost. Medeski, Martin and Wood sind weder eine Anwaltskanzlei noch eine Werbeagentur, sondern eine Band in der Besetzung Keyboard, Bass und Drums aus New York City, die seit 1991 existiert und schon mit dem Gitarristen John Scofield zusammenarbeitete. Big Time stammte vom Jahre 2000. Die Big Time erreichte 1971 die Gesangsgruppe The Shy Lights aus Chicago, nachdem sie über 10 Jahre so vor sich hindümpelte. For God's sake, give more power to the people, geschrieben von Eugene Record, markierte den Durchbruch der Band und bahnte den Weg zu noch größeren kommerziellen Erfolg. Obwohl der nächste Track von Fontella Bass etwas früher aufgenommen klingt, Hold On This Time, wurde er tatsächlich mehr als ein Jahr später als der Shylights-Titel aufgenommen. An die Chess- und Kadett-Aufnahmen konnten die ebenfalls von Oliver Sane produzierten Lieder für Paula Records kommerziell nicht heranreichen. Im Gegenteil, die Platte wurde ziemlich schnell vergessen. Die Zeichen standen damals wohl schon eher auf Funk und Disco als klassischen Soul. Ähnlich wie Fontella Bass hatte Maxine Brown ihre größten kommerziellen Erfolge in den 60ern. Baby Cakes, das wir nach Hold on This Time von Fontella Bass hören, wurde aber in der Hochzeit des Souls 1966-67 von ihr aufgenommen. Autor von Baby Cakes war Otis Redding, der es für Loretta Williams für sein Jotis Label komponiert hatte. So, nun kommt Fontella Bass, Hold On This Time aus dem Jahr 1972 und Maxine Brown, Baby Cakes von 1966-67. Hold on, hold on, wird es leicht südamerikanisch, ohne dass wir Musiker aus Brasilien hören werden. Für Carlinhos Samba bleiben wir sogar in heimischen Gefilden. Das Jazz-Duo Georg Dubowski Gitarre und Fritz Roppel Kantra Bass von der CD Space Between the Notes. Komponist von Carlinhos Samba ist der Bassist Fritz Roppel. Danach geht es über 60 Jahre zurück in die USA. In den USA war der Bossa Nova noch relativ neu. Und so lange gab es ihn ja auch noch nicht in Brasilien. Samba de Orfeo, Bob Brookmeyer an der Ventilposaune und Gary McFarland am Vibraphon waren die Bandleader. Das sich anschließende Stück Blues Melba der Posaunistin und Arrangeurin Melba Liston wartet gleich mit mehreren Posaunisten auf. Al Gray, Benny Green, Benny Powell, also insgesamt 4 Posaunen als einzige Bläser, sowie Kenny Burrell an der Gitarre, Jamil Nasser am Bass und Charlie Pershup an Schlagzeug. Blues Melba vom Dezember 1958.

Ein letzter Jazz-Titel für diese Folge von Framats Musikalisches Fundbüro. Ben Webster, einer der bedeutenden Tenorsaxophonisten des Swing, spielte 1946 in einer Band, die sich sowohl aus gestandenen Musikern wie den Drummer Big Sid Catlett wie auch den nicht einmal 20-jährigen Gitarristen Bill DeArango zusammensetzte. Dr. Keats. Thank you. Das Genre komplett zu wechseln. Bisher waren die Übergänge doch recht fließend. Vom Jazz der 40er zum Country der 90er ist es mehr als nur ein Katzensprung, jedenfalls für einige Hörer. Aber keine Angst, Marty Stewart hielt 1991 und auch jetzt noch sehr viel vom ursprünglichen Country-Sound zu überprüfen an Paints the Town Tonight. Es folgen darauf drei Gitarristen, Dune Eddy als Hauptinterpret, der vom Jazzer Barney Kessel und Bill Pittman im Juni 1963 bei Ballad in A musikalisch unterstützt wurde. Es dauerte jedoch danach noch 17 Jahre, bis dieses Stück veröffentlicht wurde. Den Dreier vervollständigen die Farmer Boys, ein Gesangsduo aus Arkansas, das in Kalifornien in den 50er Jahren auf Capitol Records veröffentlichte, in der Grand Ole Opry auftrat und auf Crash, Flash and Thunder von 1957 unter anderem vom späteren Merle Haggard-Gitarristen Roy Nichols begleitet wurde. Zuvor hatte Roy Nichols unter anderem in der Lefty Frizzell Band die Saiten gezupft. Here's what I think you're gonna find. I'm tired of moping, hoping, waiting on the telephone. I don't know by now you ain't gonna come back home. I'm going dancing, romancing, gonna love every girl inside. I might worry tomorrow, but I'll paint the town tonight. With every round you fade more out of sight. I'm tired of moping, hoping, waiting on the telephone. I don't know by now you ain't gonna come back home. I'm going dancing, romancing, gonna love every girl in sight. I might worry tomorrow, but I'll paint the town tonight. Yeah, I might worry tomorrow, but I'll paint the town tonight. Thank you. a crash and some thunder. Take a look now at what you've done to me. You used to go and leave me all alone. You never wanted me to tag along. But the storm of life is breaking. Now I find that another love is taking up your time. There was a flash, a crash, and some thunder when you tore the heart out of me. There was a flash, a crash, and some thunder. Take a look now at what you've done to me. I believed anything you had to say, even if you had have told me night was day. But the storm of life is breaking, now I find that another love is taking up your time. There was a flash, a crash, and some thunder when you tore the heart out of me. There was a flash, a crash, and some thunder. Take a look now at what you've done to me. There was a flash, a crash, and some thunder when you tore the heart out of me. A crash and some thunder. Take a look now at what you've done to me. Wie T-Bone Walker oder Johnny Guitar Watson war Johnny Hertzman, der Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre Johnny Stomp darbot, ein genauso guter Gitarrist wie Pianist. Auf Johnny Stomp war er als Gitarrist zu hören. In Oakland, Kalifornien aufgewachsen, war er mit Jimmy McCracklin, Jimmy Wilson, Ray Agee und anderen Sängern in den Studios der Bay Area. Den Blues gab es aber schon vor der Erfindung der elektrisch verstärkten Gitarre, und Jimi Hendrix soll einmal gesagt haben, wenn die frühen Bluesmen, und das ergänze ich jetzt mal, und Blueswomen E-Gitarren gehabt hätten, dann wäre vieles von dem, was ich, also Hendrix, heute, also 1968 so ungefähr, spiele, schon vor 40 Jahren gemacht worden. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Alles Vermutung. Wir hören jetzt erst einmal einen unbekannten Vertreter des Country Blues, der in Virginia gelebt hatte und eigentlich von dort auch nicht weggekommen ist, eine einzige Platteaufnahme nahm für das Trix-Label. Das war 1972, Pearl Charity Woke Up on the Hill. Das war 1972 für einen relativ jungen Mann. Er war so um 1920 geboren, doch schon ein älterer Stil, aber trotzdem gut dargeboten. Early this morning, woke up on the hill, thinking about my baby that really give me a thrill. I'm gonna look this world over, yes, enjoy a good thing. When I'm just having my fun, ooh, be my righteous one. Well, I told my baby not to get high. We're gonna take a trip for a long joy ride. We're gonna look this world over. Yes, enjoy a good thing. When I'm just having my fun, ooh, being my righteous one. You have tomorrow, baby, it must be. Got myself fixed so it don't worry for me. I'm gonna look this world over, yes, enjoy a good thing. When I'm just having my fun, ooh, me and my righteous one. Jahre war auch 1972 nicht unbedingt jung, aber bezogen auf das Genre Country Blues, dessen Vertreter zum Teil in den 1890er Jahren geboren wurden und in den 1920er und 30er Jahren Platten einspielten, relativ jung. Lytton Hopkins und John Lee Hooker, die älter als Pearl Charity waren, spielten ja bereits elektrisch verstärkte Instrumente, jedenfalls meistens. Aber jetzt hören wir zwei legendäre Country-Blues-Größen, beides Gitarristen, beide stilprägend, beide einflussreich etc. 1928 nahm der damals 24-jährige Scrapper Blackwell seine erste Platte unter eigenem Namen auf, Kokomo. Man kannte ihn ja eigentlich eher als Teil des Duos Leroy Carr, Scrapper Blackfell, aber hier eine Soloaufnahme, Kokomo Blues. 1932 spielte der damals 38-jährige Big Bill Brunsey Long Tall Mama ein. Das war Framats Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Baby, don't you want to go? Baby, don't you want to go? Pack your little suitcase, Papa's going to Kokomo. Baby, where you been so long? Baby, where you been so long? I can tell Mama there's something going on. Baby, you don't know, you don't know. Baby, you don't know, you don't know. I was already going back to Kokomo. And me and my baby had it falling out last night. And me and my baby had it falling out last night. Somehow or another, my baby won't treat me right. Baby, what's the matter now? Baby, what's the matter now? Tryna quit your daddy, baby, but you don't know how. And I'll sing that verse, baby, I can't sing no more. I'll sing this verse, baby, I can't sing no more. My train is ready, I'm going to Kokomo. Got a long, tall mama, she stands about 7'9". Got a long, tall mama, she stands about 7'9". And when she gets to loving, holler, Papa, won't you take your time? Or when she started loving, she sure can do her stuff. Or when she started loving, oh, she sure can do her stuff. And she squeezed me so tight, holler, Mama, Lordy, that's enough. Got a brand new movie, Lord, it's one that she calls her own. Got a brand new movement, it's one that she calls home. And when she started kissing, make a poor man leave his home. And she do a little this and mama, and she do a little that. So she do a little this, mama, Lord, and she do a little that. And when she put on full steam, make a freight train jump up track. Said she's long and tall and handsome, sweet as she can be. Said she's long and tall, mama, handsome, sweet as she can be. To satisfy that woman takes more than a bumblebee.